Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde? Haben wir gerade gesungen, oder? Kam in dem Lied vor, habe ich zumindest so gerade selbst gesungen. Diese Frau, von der wir gerade gehört haben, in der Schriftlesung, die Samaritanerin, die hat das erlebt. Ja, Jesus als Quelle des Lebens erfahren und dann hat Jesus sie gebraucht als Salz für die Erde. Ja, sie ist in ihr Dorf gegangen und hat erzählt, was sie mit Jesus erlebt hat. Und das ist doch großartig, oder? Eine herzerwärmende Story, eine herzerwärmende Geschichte. Und ich möchte darüber sprechen, wie Jesus uns neue Lebensperspektive schenkt, wie Jesus uns neu ausrichtet und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine neue Berufung gibt, eine neue Sicht auf die Art und Weise, wie Gott uns gebrauchen möchte in dieser Welt. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, na ja, ich weiß auch nicht so genau und das ist alles schwierig, gerade Corona und Ukraine und Gaskrise und so weiter. Und ich lade dich ein, mal darüber nachzudenken oder dich innerlich zu öffnen für diese Perspektive. Auch in dieser Zeit möchte Jesus dich gebrauchen. Möchte dich Jesus gebrauchen. Als Salz für die Erde, als Licht in dieser Welt, als jemand, der anderen Menschen zur Wahrheit verhilft, dass sie Jesus kennenlernen. Darüber möchte ich so ein bisschen sprechen. Lebenswasser. Ja, diese Frau, von der wir gerade gehört haben, sie erlebt, wie Jesus ihr Lebenswasser gibt und es erfrischt ihr Denken und ihr Fühlen und ihren Verstand. Und ich finde das eine wunderbare Story. Und unglaublich ermutigend, sie erzählt hinterher, nachdem sie Jesus begegnet ist, überall im Dorf, was Jesus getan hat in ihrem Leben. Stark. Vielleicht ist es auch deine Hoffnung oder dein Wunsch. Oder vielleicht bist du hier und sagst, naja, mit mir ist nichts mehr los, also da kann auch Jesus nicht mehr viel machen. Ja, also das würden wir natürlich nie so sagen, ist klar, weil wir glauben, Jesus kann alles. Aber so in der Wirklichkeit glauben wir es dann vielleicht doch nicht mehr. Vielleicht betrifft dich das heute. Und dann lade ich dich ein, ganz genau auf das Wort Gottes zu hören. Also ich möchte so ein bisschen sprechen über Neustart, dass ein Neustart, eine Neuausrichtung möglich ist, weil Jesus zu uns kommt. Das ist so mein erster Gedanke. Jesus kommt zu uns. Wer war schon mal in Israel? Waren schon mal ein paar Leute da? Ja, also okay, tatsächlich ein paar. Und manche waren auch schon mal mit dem Finger auf der Landkarte da oder bei Google Maps, ne? Ja? Genau, das ist nämlich jetzt, was ich jetzt sage, das ist ganz wichtig, um diese Story zu verstehen. Jesus zieht von Judäa nach Galiläa. Judäa, das ist diese Region um Jerusalem, also sozusagen die Haupt, da wo das Allermeiste passiert in der Geschichte Israels. Und dann zieht er mit seinen Jüngern nach Galiläa hoch. Ja, also in den Nord, in das nördliche Gebiet am See Genezareth. Und wir sind ja so drauf, dass wir sagen, Mensch, also die kürzeste Strecke von A nach B, das ist eine Gerade. Ja, und dann ist man da unterwegs. Und nee, das stimmt in diesem Fall nicht, sondern zwischen Judäa und Galiläa ist das Gebiet der Samaritaner. Und ein normaler Jude zur Zeit von Israel zieht einfach nicht durch dieses Gebiet durch. Weil die Samaritaner, die waren uncool. Ja, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Die Samaritaner waren so ein Mischvolk, die waren für die Juden nicht gesellschaftsfähig. Sie hatten so einen eigenartigen Gottesglauben. Das war nicht komplett falsch und auch nicht komplett richtig. Ja, und deswegen hat man auf die Samaritaner, auf die Samariter hat man runtergeguckt. Und man wollte mit ihnen als frommer Jude nichts zu tun haben. Und deswegen, wenn man tatsächlich von Jerusalem nach Galiläa wollte, dann ist man nicht, never ever, durch das Gebiet der Samaritaner gezogen, sondern hat einen Umweg in Kauf, krass, ne? Man hat einen Umweg in Kauf genommen durch das Jordantal. Nur um diesen Menschen dort nicht zu begegnen. Interessant ist, Jesus macht das nicht. Er zieht durch das Gebiet der Samaritaner hindurch. Und dort kommt er in die Nähe einer Stadt, Sychar, und da sieht er eine Frau an einem Brunnen in der Mittagszeit. Und das ist deshalb interessant. Also in der Mittagszeit ist man nicht am Brunnen. Ja, in der Mittagszeit ist es heiß, da ist man zu Hause oder macht Siesta oder irgendwas anderes. Aber man ist nicht am Brunnen. Das ist einfach nicht, das passt nicht. Also morgens gehst du zum Brunnen, du gehst abends zum Brunnen, aber nicht mittags. Diese Frau ist aber mittags am Brunnen. Das heißt, diese Frau, sie ist eine echte Außenseiterin. Sie hat mit den Leuten aus dem Dorf, in dem sie wohnt, gar nichts zu tun. Sie ist also nicht nur Samaritanerin und damit Außenseiterin für die Juden, sondern sie ist auch in ihrem Dorf eine Außenseiterin. Also eine doppelte Außenseiterin. Mit ihr wollte wirklich gar keiner was zu tun haben. Und Jesus trifft diese Frau und dann spricht er sie sogar noch an. Und das war für einen jüdischen Mann auch gar nicht denkbar, dass man das macht. Und Jesus tut das. Er redet mit ihr. Er spricht sie an. Er geht auf sie zu und er spricht sie an. Er kommt mit ihr ins Gespräch. Und das finde ich super spannend, dass das passiert. Warum? Weil daran deutlich wird, dass Jesus dahin geht, wo wir sind. Jesus geht dahin, wo wir sind. Jesus wartet nicht, bis wir zu ihm kommen. Jesus geht dahin, wo wir sind. Und auch wenn wir zu den Außenseitern gehören oder zu irgendwelchen Randgruppen oder zu irgendwelchen Menschen, mit denen sonst keiner zu tun haben möchte, Jesus geht dahin und begegnet uns, wo wir sind. Nochmal, er wartet nicht, bis wir zu ihm kommen. Und das finde ich so wunderschön, auch heute in diesem Gottesdienst. Jesus ist jetzt hier. Und er kommt zu dir. Er spricht dich an. Und ihn kümmert das überhaupt nicht, wie du gerade drauf bist. Was treibt Jesus? Jesus treibt seine göttliche Menschenliebe. In dem Kapitel vorher, ja, also manche haben, glaube ich, gerade sogar ihre Bibel aufgeschlagen, super, ja, oder auf dem Smartphone kann man es ja nachlesen. Also das hier ist Johannes 4, Johannes 3. In Johannes 3 steht der, aus meiner Sicht, also ich habe Theologie studiert und so weiter, man kann auch anderer Meinung sein, ja, aber ich finde, es ist der wichtigste Vers aus der ganzen Bibel. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Da wird das übrigens auch deutlich. Jesus wartet nicht, bis die Welt zu ihm kommt, sondern Gott wartet nicht, bis die Welt zu ihm kommt, sondern Jesus kommt in diese Welt. Andersrum. Jesus kommt in diese Welt. Was treibt Jesus? Jesus treibt göttliche Menschenliebe. Wenn Jesus dich heute anspricht, dann treibt ihn seine Menschenliebe, seine Liebe zu dir. Was für eine tolle Nachricht an so einem Tag heute, oder? Jesus kommt zu uns. Und es bremsen ihn nicht irgendwelche menschlichen Vorstellungen. Das war damals schon nicht der Fall, ja? Was hat er sich gedacht? Was kümmert mich, ob das ein Samaritaner ist oder nicht? Oder Samaritaner oder ob es eine Frau oder ein Mann ist? Was juckt mich das, was die Leute von mir denken? Ich liebe diese Leute und deshalb komme ich auf sie zu. Jesus wird nicht gebremst durch menschliche Vorstellungen, durch Verbote, sondern er liebt einfach. Er liebt dich. Wie begegnet Jesus uns? Wie macht er das? Da möchte ich über zwei Dinge sprechen, wie das oft passiert. Und zwar werde mal ein bisschen theoretisch jetzt. Ja, also es gibt in der griechischen Sprache zwei verschiedene Worte für Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch diese Worte kennen. Das eine Wort ist Chronos. Chronos. Wir kennen das Wort Chronologie vielleicht. Ja, Chronologie. Oder chronisch. Ja, also manche haben ja mit chronischen Krankheiten zu tun. Chronologie bedeutet, dass etwas in einer bestimmten Reihenfolge passiert. Also ich habe schon erzählt, wir sind heute, der Wecker hat geklingelt, 6:15 Uhr. Eieiei. Okay, also 6.15 Uhr aufgestanden, war alles noch dunkel, Nebel und so weiter. Und dann Kaffee. Ja, Chronologie. Erst aufstehen, dann Kaffee. Ja, und dann erzähle ich jetzt nicht weiter, wie's so, was wir sonst noch so gemacht haben. Ja, aber dann irgendwann ins Auto, im Auto losgefahren, um meine Mutter abzuholen. Eingesammelt, weitergefahren hierher nach Schneverding. Ja, Chronologie, eins nach dem anderen. Und du kannst ja selber überlegen, was passiert heute noch. Heute ist noch Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst gibt es hier Kaffee. Ja, also nach dem Gottesdienst Kaffee. Ja, Kuchen vielleicht auch noch. Dann kein Kuchen. Okay, schade. Kann ja noch werden. Ja, kann noch werden. Und dann Mittagessen. Was passiert nach Mittagessen? Mittagsschlaf. Ja? So, dann nach Mittagsschlaf wieder Kaffee trinken. Nach dem Kaffee trinken in der Heide spazieren gehen. Also das ist das, was wir nachher auf jeden Fall noch machen. Ja, also verstehst du, Chronologie, eins nach dem anderen. Es ist alles berechenbar. Wir wissen genau, wie es funktioniert, weil alles nach dem eins nach dem anderen passiert. Chronologie, Chronos. Und so begegnet uns Jesus auch oft. Ja, also das ist so in der Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, in den Rhythmen des Lebens. Sonntags zum Gottesdienst zu gehen oder morgens, wenn ich geduscht habe, ich dusche jetzt immer kalt, ja, das haben ja auch die Minister schon gesagt, dass man das machen soll. Ja, und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und dann lese ich in der Bibel und bete. Und das ist regelmäßig, das passiert regelmäßig. Und so sonntags wieder Gottesdienst und dann gibt es vielleicht noch Hauskreis bei dir oder irgendwas anderes. Reihenfolge, Chronologie. Und darin begegnet uns Jesus. Jesus begegnet mir darin. Ich werde nachher noch von einem Beispiel erzählen, wo das Ganze, wo Jesus mir in meiner Bibellese begegnet ist. Und dann gibt es das andere Wort für Zeit im Griechischen, das ist das Wort Kairos. Ja, das haben auch vielleicht manche schon mal gehört. Kairos. Das ist nicht die Zeit, die sozusagen abfolgt, sondern das ist die punktuelle Zeit, das ist die Gelegenheit. Das ist die besondere Zeit. Ja, das ist wie das Sonderangebot sozusagen. Eine besondere Gelegenheit. Und manchmal ist es so, dass Jesus zu uns kommt und er kommt kairosmäßig. Er kommt in einer, wir rechnen einfach nicht damit. Er kommt auf uns zu und dann spricht er uns an und wir merken, Jesus begegnet mir jetzt und er spricht zu meinem Herzen und vorher, hinterher wird es anders sein als vorher. Und es war überhaupt nicht abzusehen. Diese Frau erlebt, über die wir hier nachdenken, erlebt so einen Kairos-Moment. Jesus kommt zu ihr und völlig unerwartet ändert sich ihr Leben. Und wenn Gott uns durch Jesus so solche Kairos-Momente schenkt, dann durchbricht er oft unsere Erwartungen oder unsere Hoffnungen. Und mein Gebet, meine Hoffnung ist, dass du irgendwie innerlich oder dass Jesus dir so einen Kairos-Moment schenkt. Ich glaube, da wo Christen zusammenkommen, in einem Gottesdienst, dass Jesus, weil er da ist, dass er da zum Beispiel solche Kairos-Momente schenkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus dir heute solch einen Kairos-Moment schenkt. Das ist einfach meine Erwartung. Weil er sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte und handle. Kairos-Moment. Diese Frau erlebt solch einen Kairos-Moment. Und es ändert sich alles in ihrem Leben. Alles. Ein weiterer Gedanke, Neustart, weil Jesus aufdeckt, was uns kaputt macht. Vielleicht hast du das noch in Erinnerung, in dieser Story von Jesus mit der Frau, dass er mit ihr über Sünde spricht. Das Wort Sünde kommt da nicht vor. Aber Jesus spricht mit dieser Frau über Sünde. Und Sünde ist ein echt uncooler Begriff gerade. Weil Jesus mit uns ins Gespräch kommt über das, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, was uns kaputt macht. Und man kann Sünde, ich bin ja Theologe, ich könnte jetzt eine super tolle Definition hier runterrattern, was Sünde ist. Ja. Und es wäre völlig, ihr würdet sagen, naja, ach komm, lass ihn wieder nach Hause fahren. So. Aber machen wir es mal ganz einfach. Sünde ist das, was uns und diese Welt kaputt macht. Mal ganz, ganz einfach runtergebrochen. Sünde ist das, was uns und was diese Welt kaputt macht. Wenn du dir einen Neustart wünschst für dein Leben, eine Neuausrichtung, dann wird Jesus mit dir über diese Dinge sprechen, über Sünde, über das, was dein Leben kaputt macht. Was dich kaputt macht, was dein Umfeld, deine Beziehungen kaputt macht. Menschen wünschen sich ja oft einen Neustart, immer mal wieder. Es gibt Zeiten, da haben wir ein ganz großes Bedürfnis danach, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann gibt es Zeiten, in denen wir hoffen, dass sich alles irgendwie mal ändert. Dass es besser wird. Menschen wünschen sich einen Neustart, aber sie scheuen den Schmerz der Veränderung. Menschen wünschen sich oft einen Neustart, aber sie scheuen den Schmerz der Veränderung. Weil wir dann loslassen müssen, was uns kaputt macht. Aber in dem, was uns kaputt macht, haben wir uns doch so eingerichtet. Wir finden das zwar blöd, aber wir fühlen uns gleichzeitig wohl darin. Das ist total krass, oder? Aber denk mal in deinen es ist immer leichter bei anderen zu gucken. Also man sagt, Mensch, also der müsste doch eigentlich sein Leben mal ändern. Das ist doch so kaputt. Und ich habe da auch Ideen, wie er das machen könnte. Aber er tut es einfach nicht. Warum tut er es nicht? Weil es bequemer ist, in dem bekannten Elend zu leben, als in dem unbekannten Glück. Oft wissen wir ja, was unser Leben zerstört und womit wir selber unser Leben zerstören, aber wir lernen nicht aus unseren Fehlern. Wir haben ja das Stichwort, aus Fehlern lernt man. Das ist aber Quatsch. Also allermeist ist das Quatsch. Meist lernen wir eben nicht aus unseren Fehlern. Oft sind wir, und ich sage das ganz bewusst, oft sind wir verdammt, unsere Fehler zu wiederholen. Und ich glaube, manche oder die allermeisten von uns wissen sehr genau, wovon ich spreche. Dass wir verdammt sind, unsere Fehler zu wiederholen. Jesus deckt jetzt diese Dinge auf, um einen echten Neustart zu ermöglichen. Nicht um uns zu quälen, sondern um einen echten Neustart zu ermöglichen. Er spricht die ganz schmutzigen Dinge an und die ganz schmerzhaften Dinge und was ist es bei dieser Frau? Diese Frau hat Sehnsucht nach Annahme. Und sie denkt sich, wenn ich den richtigen Mann finde, übrigens, das ist ja nicht nur vor 2000 Jahren so gewesen, wenn ich den richtigen Partner finde, wenn ich den richtigen Mensch fürs Leben finde, dann werde ich glücklich. Dann wird das, was in mir unheil ist, heil. Ja, also das ist ja eine Vorstellung, die fast alle Menschen haben. Und diese Frau sehnt sich nach Beziehung. Sie sehnt sich danach, Annahme in Männerbeziehungen sozusagen zu finden. Und sie heiratet. Und dann ist es so, dass diese Beziehung kaputt geht und sie erlebt Scheidung. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Nun stellen wir uns das folgendermaßen vor, ja, weil wir denken, also wir übertragen das, was wie das heute funktioniert, dass man sich scheiden lässt, wenn es nicht mehr funktioniert, ja, in der Beziehung, dass es damals genauso ist. Aber damals ist das anders. Damals ist das folgendermaßen. Männer konnten sich von ihren Frauen scheiden lassen, aber nicht Frauen von ihren Männern. Ja, ist komplett ungerecht, weiß ich, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, ist aber damals so. Das heißt, diese Frau erlebt Folgendes. Sie hat Sehnsucht nach Annahme, sie heiratet Und dann wird sie von ihrem Mann verstoßen, weil sie nicht gut genug ist. Das ist zumindest das, was sie fühlt, was sie empfindet. Und das erlebt sie immer wieder. Und sie wird jedes Mal aufs Neue gekränkt und zurückgewiesen. Und manche von uns, die Zurückweisung erlebt haben, wissen, wie schmerzhaft das ist. Und diese Frau erlebt es immer wieder. Und man fragt sich, ey, warum hörst du nicht auf? Aber sie heiratet immer wieder neu. Wahrscheinlich ahnt die Frau, dass ihr Lebensdurst auf diese Weise, wie sie lebt, nicht gestillt wird. Aber sie folgt diesem tragischen Drehbuch. Ich habe vorhin gesagt, wir sind verdammt, unsere Fehler zu wiederholen. Und genau das erlebt die Frau hier. Und nun könnte man sagen, Mensch, Jesus spricht sie an darauf. Wir haben das ja gelesen, also wer das zu Hause nochmal nachlesen möchte, Johannes 4. Das ist eine ganz, ganz tolle Story, also herzliche Einladung, das mal zu tun. Ja, nun könnte man ja sagen, Mensch, Jesus spricht diese Frau an und redet mit ihr über das, was in ihrem Leben schiefläuft. Und da müsste sie doch glücklich sein, ja, dass da endlich jemand ist, der ihr wirklich zutiefst hilft. Aber da, wo Jesus, wie bei einer Wurzelbehandlung, ja, wo Jesus an den Nerv kommt, da zieht sie zurück und lenkt ab. Und sie fängt auf einmal an, theologisch zu diskutieren. Da denkst du, du liest das und denkst, hä, hat die das nicht begriffen? Wieso redet die jetzt über Theologie auf einmal? Das ist ja abgefahren. Ja, sie redet über etwas völlig anderes, wahrscheinlich um von ihrem Schmerz abzulenken. Ja, über Abraham und alle möglichen anderen Leute. Und was hier passiert ist, und wir merken, was Sünde macht, ja, und wie furchtbar Sünde ist. Sünde führt nicht nur zu falschem Denken und dass wir uns selber zerstören, sondern Sünde führt auch zu Blindheit und zu innerer Härte und der völligen Unfähigkeit umzukehren. Und wenn wir merken, hier, jetzt wird's ernst, dass wir ablenken. Da ist vielleicht dieser Wunsch nach Umkehr, aber die Unfähigkeit umzukehren. Im Alten Testament, ja, für die sich in der Bibel auskennen, gibt es einen Begriff dafür, für das Phänomen, was ich gerade beschrieben habe. Im Alten Testament werden Menschen, die das erleben, was diese Frau erlebt, bezeichnet als verstockt. Als verstockt, Verstockung. Du willst anders, aber du kannst nicht. Ist diese Frau deshalb jetzt ein hoffnungsloser Fall? Nein, ist sie nicht, weil Jesus in diesem Kairos-Moment ihr einen Neustart, eine neue Perspektive schenkt. Und ich möchte kurz ein bisschen darüber sprechen, wie sich unser Weltbild formt. Wenn wir geboren werden, dann können wir ja diese Welt noch nicht so reflektieren, wie wenn wir in der Schule gewesen sind und gelernt haben, auch kritisch zu denken und so weiter, sondern wir nehmen erstmal alles so, wie es ist. Über unsere Eltern, über die, dann, was ich im Kindergarten mit Freunden und wie die Welt funktioniert und dass es 4 Jahreszeiten gibt und so weiter. Das nehmen wir alles erstmal so hin und so formt sich unser Weltbild, unser Denken und es formen sich unsere Überzeugungen, unsere Werturteile. Wir wissen nach einer Zeit, wie das Leben funktioniert. Das ist relativ normal. So lernen wir als Menschen. Und jetzt, Obacht, wenn Menschen an einen Neustart denken, dann denken sie in aller Regel an das, was sie in ihrem Leben erfahren haben, an ihre Werturteile, wie das Leben funktioniert und überlegen sich auf Basis dessen, was sie gelernt haben, wie das Neue aussehen könnte. Das heißt, sie versuchen zu überlegen, wie das neue Leben aussieht auf Basis des Alten. Klar? Da ist also im Grunde gar keine Fantasie dafür, dass etwas völlig Neues entstehen kann, weil unser Weltbild die Art und Weise, wie wir denken, wie wir fühlen, unser Verstand, einfach so festgelegt ist aufgrund unserer Erfahrungen. Wir rechnen also sozusagen unsere Lebenserfahrungen zusammen und entwickeln auf Basis dieser Lebenserfahrung eine neue Idee, ja, und denken, die ist neu. Dabei ist es nur eine Mixtur aus dessen, was aus dem Alten. Und deshalb ist es oft so, dass unser Bild von der Zukunft sich aus dem zusammensetzt, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Ja, du magst es gerne für dich irgendwie überprüfen, wie das so in deinem Alltag aussieht. Und jetzt kommt Jesus um die Ecke bei dieser Frau und er sagt Folgendes. Johannes 4, ab Vers 10. Jesus sagt, wenn du wüsstest, aber du weißt es ja nicht, ergänze ich jetzt mal, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Jesus sagt also, wenn du wüsstest, dass ich dein Leben komplett neu machen kann, dann hättest du mich schon drum gebeten. Aber du hast einfach die Fantasie nicht. Und als ob die Frau das bestätigen möchte, würde, sagt sie, aber Herr, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser hernehmen? Und dann geht sie in die Vergangenheit und rechnet ihre eigenen Erfahrungen zusammen. Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst und seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Sie hat einfach keine Idee, dass Jesus ihre Perspektive und ihr Leben neu machen kann. Aber Jesus durchbricht ihr Weltbild und ihren Erfahrungshorizont. Er sagt ihr, ich kann dir mehr geben, als du dir vorstellen kannst. Du weißt es nur noch nicht und du kannst es dir aktuell noch nicht vorstellen. Das ist übrigens im Grunde die Definition von Evangelium, die gute Nachricht. Dass Gott sagt, ich kann dir mehr geben, als du dir vorstellen kannst. Ich habe schon gesagt, dass ich, wenn ich kalt geduscht habe, ne, morgens, dass ich dann irgendwie mich hinsetze und auch Bibel lese. Und in diesem Sommer bin ich in Johannes 8 unterwegs gewesen, unter anderem. Und da hat mich eine Stelle besonders bewegt. Und das ist, ich zitiere nach einer modernen Übersetzung von Eugene Peterson. Die gibt es leider nicht auf Deutsch, ich habe das mal so auf Deutsch übertragen. Ich glaube, das sind die Verse aus den Versen 14 bis 17. Er sagt Folgendes. Jesus sagt, wie ich die Welt sehe, ist die Wahrheit. Und jetzt kommt es. Weil ich nicht aus der Enge meiner eigenen Erfahrungen lebe, sondern aus der Weite meines Vaters im Himmel. Verstehst du? Das ist genau das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Diese Frau lebt aus der Enge ihrer eigenen Erfahrung. Und jetzt kommt Jesus um die Ecke und sagt ihr, hör mal, ich möchte dich in die Weite der Erfahrung meines Vaters im Himmel führen. Also, Jesus sagt, ich lebe nicht aus der Enge meiner eigenen Erfahrung, sondern aus der Weite meines Vaters im Himmel. Und das hat mich echt getroffen, weil ich persönlich so oft so eng denke und so eng fixiert bin auf meine eigenen Erfahrungen und meine eigenen Erfahrungen mich begrenzen und ich überhaupt keine Idee habe, dass Gott viel mehr tun kann und möchte. Vor 10 Jahren bin ich durch eine sehr schmerzhafte Zeit gegangen. Und nicht nur ich, sondern meine Familie auch. Ich bin in Depressionen abgerutscht. Ich hatte richtig schlimme Depression. Und als ich da so im Loch saß, und für Leute, die nicht wissen, was Depression ist, man kann das ungefähr so beschreiben, Depression ist, da ist ein Buffet mit dem besten Essen, was du dir vorstellen kannst. Und du stehst davor und hast keinen Hunger. Du siehst das alles, aber du hast keinen Hunger und keine Lust, dich zu bedienen. Das ist ungefähr, so fühlen sich Depressionen an. Ich habe gedacht, ich bin raus aus dem Dienst, ich konnte nicht mehr Pastor sein, ich habe gedacht, ich werde nie wieder als Pastor arbeiten können. Und ich habe gedacht, naja, das geht schnell wieder vorbei vielleicht. Nee, leider nicht. Ich war ein Dreivierteljahr weg vom Fenster sozusagen, bis ich wieder so auf dem Damm war. Und dann kamen Leute um die Ecke und haben gesagt, Mensch, das ist echt gut, wenn du Therapie machst. Dann habe ich gesagt, ey, ich bin Pastor, ich mache doch keine Therapie. Dann war jemand da, ein Freund von mir hat gesagt, du, das würde dir auf jeden Fall helfen, wenn du Medikamente nimmst, Psychopharmaka. Und ich habe gesagt, ey, ich bin doch Christ. Ich nehme doch keine Psychopharmaka. Und dann hat der Bursche mit mir gearbeitet und mir erklärt, wie das funktioniert. Und dann habe ich das Zeug genommen und eine Therapie gemacht. Und es hat trotzdem unheimlich lange gedauert, wieder auf die Beine zu kommen. Und meine Söhne, ich habe vorhin gesagt, ich habe eine tolle Familie, meine Frau ist ja mit dabei heute. Meine Söhne haben gesagt, wann kommt dein Papa endlich wieder in die Gänge? Ja. Aber er kam nicht in die Gänge. Und es dauerte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wie soll ich Pastor in der gleichen Gemeinde sein? Lübeck ist eine relativ große Gemeinde. Ja, ich hatte einen Kollegen und über 200 Mitglieder und wuselig ohne Ende, viele junge Leute. Und die Leute haben sich gefragt, na, der Mozin, wie wird er das denn hinkriegen? Ja, packt er das überhaupt? Und dann würde ich sagen, ich habe hart an mir gearbeitet, auch, ja, aber ich glaube, Gott hat das auch geschenkt und hat meine Perspektive geweitet und hat das möglich gemacht, dass ich noch fast 10 Jahre danach Pastor in Lübeck sein konnte. Total krass, eigentlich total unüblich. Er hat meine Perspektive geweitet. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber es wurde doch möglich. Und heute, und das finde ich noch krasser, bin ich Referent für Leiterentwicklung. Ja, wie abgefahren ist das denn? Ja, ich darf jetzt anderen Menschen helfen, dass sie mit Leidenschaft für Jesus unterwegs sind. Also ich kann selber sagen, wie das ist, wenn Jesus die Perspektive weitet, wenn er uns herausnimmt oder dass er mich herausgenommen hat aus der Enge meines Denkens, meiner eigenen Erfahrungswelt, mich geführt hat in die Weite seines Vaters im Himmel. So ist Jesus, so ist die frohe Botschaft, so ist das Evangelium. Gott kann und möchte so viel mehr. Und ich lade dich einmal in dein eigenes Leben zu schauen. Vielleicht stehen diese Erfahrungen, an die du denkst, sind die ganz groß vor deinem inneren Auge, wo du sagst, Mensch, das habe ich auch schon mal so ähnlich erlebt wie der da vorne. Vielleicht musst du ein bisschen graben. Aber darum geht es in Gemeinde. Darum geht es im Glauben. Jesus führt uns heraus aus der Enge unserer Erfahrung in die Weite seines Vaters im Himmel. Neustart, weil Jesus Schritt für Schritt mitgeht. Ich mache ein bisschen zügiger jetzt, ja, also ich komme irgendwann auch zum Schluss. Also es ist ja so, als Menschen, Neues ist ja echt aufregend. Und es gibt ja diese Junkies, ja, die brauchen immer was Neues. Ja, die sitzen 10 Minuten auf dem Stuhl, dann brauchen sie wieder was Neues. Ja, ich bin überhaupt nicht so ein Typ, ich bin da eher langweilig. Also ich kann auch gut mit dem Alten irgendwie so leben. Ja, aber das ist in aller Regel so, dass wir als Menschen beides brauchen. Wir brauchen Neues und wir brauchen Verlässlichkeit. Weil das Leben irgendwie auch bedrohlich ist. Und ich glaube, in dieser Zeit, in der wir gerade leben, empfinden wir das besonders. Wir wünschen uns Neues, aber wir wünschen uns auch irgendwie das Alte zurück. Ja, das, so diese Verlässlichkeit. Wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen aber auch Neues. Und diese Frau hier, über die ich spreche, erlebt, wie Jesus sie Schritt für Schritt, ohne sie zu überfordern, in das Neue hineinführt. Schritt für Schritt in die Weite führt. Er führt sie behutsam zur Wahrheit und zur Lebensveränderung. Wir sehen das in diesem Gespräch. Und wenn Jesus das heute macht, dann läuft das in aller Regel nicht in einem Gespräch, sondern läuft das auch über meist über einen längeren Zeitraum. Und hier sehen wir aber, dass Jesus auf sie eingeht. Manchmal ist er, und du liest es ja nach, ne, heute Nachmittag, ne, Chronologie, heute Nachmittag nach dem Kaffee, du liest es ja nach. Also du siehst ja, dass er manchmal ganz mitfühlend ist mit dieser Frau. Manchmal tröstet er sie. Und manchmal ist er auch echt konfrontativ und sagt ihr, hör mal, so aber nicht. Hol mal deinen Mann. Ja, ich habe gar keinen. Ja, hast du recht. Du hast gar keinen. Du hast zwar einen, aber mit dem bist du gar nicht verheiratet. Also alles. Mitfühlen, trösten, konfrontativ. Und wenn sie versucht abzulenken und auszuweichen, dann nimmt Jesus sie, dann nimmt er sie vorsichtig am Schlawittchen und bringt sie auf den richtigen Weg der Heilung wieder zurück. Und er bleibt so lange dran, bis sie zum Durchbruch kommt. Das finde ich großartig. So ist Jesus. Und das ist so mein Bild, wenn ich jetzt in Gemeinden unterwegs bin. Das ist so mein Bild von Gemeinde, dass wir Jesus in Gemeinde genauso erleben. Im Miteinander, dass er uns tröstet, dass er uns aber auch auf den richtigen Weg zurückbringt, dass wir miteinander so unterwegs sind, bis wir zum Durchbruch kommen. Und dafür ist Gemeinde wichtig, dass nicht nur wir das erleben, sondern noch ganz viele andere Menschen um uns her. Das Coole ist ja, zum Schluss rennt sie in das Dorf. Ja, da ist sie auf einmal gar keine Außenseiterin mehr. Sie rennt in das Dorf und erzählt überall rum, was Jesus ihr, wie Jesus ihr begegnet ist, was er neu gemacht hat. Und es kommen ganz viele Menschen zum Glauben. Also, ich binde mal zusammen. Vielleicht ist für dich heute so eine Kairos-Zeit, dieser Gottesdienst. Das ist meine Hoffnung. Jesus begegnet dir, er spricht dich an und er sagt, ich will dich. Und ich möchte dich aus der Enge deiner eigenen Erfahrung, die Weite meines Vaters im Himmel führen. Ich habe mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielleicht ist für euch als Gemeinde so eine Kairos-Zeit dran, dass ihr denkt, Mensch, Corona ist alles schwierig. Aber Jesus kommt und sagt, ich möchte euch aus der Enge eurer eigenen Erfahrung, die Weite meines Vaters im Himmel führen. Jesus sagt hier in Kapitel 4 in diesem Gespräch, Vers 14, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die das ewige Leben schenkt. Leben aus der Quelle, haben wir vorhin gesungen. Leben aus der Quelle. Leben nur aus dir. Ich lade uns ein, so ein paar Momente innezuhalten, ruhig zu werden, still zu sein. Und wenn Jesus vor dir steht und du empfindest das, und manchmal ist es ja so, dass wir merken, Mensch, also es ist nicht nur kopfmäßig, sondern wirklich, dass wir so Herzklopfen haben oder echt genau wissen, Jesus spricht mich jetzt an, dass du einfach auf ihn hörst. Was hat er dir zu sagen? Wie will er dich aus der Enge deiner eigenen Erfahrung in die Weite seines Vaters im Himmel führen? Und nach dieser kurzen Zeit der Stille lade ich dich ein, einen Glaubensschritt zu gehen. Und wir machen das mal ganz, ganz praktisch. Ja? Wir sind ja nicht so viele Leute, vielleicht ein bisschen merkwürdig jetzt, aber wir machen es trotzdem. Wenn du sagst, Jesus ist mir heute begegnet, er hat mir so einen Kairos-Moment geschenkt, und ich will ihm vertrauen. An dem Punkt oder an dem Punkt oder vielleicht zum ersten Mal. Dann dokumentier das doch, dann zeig du das doch einfach, indem du deine Hand hebst. Ja, manchmal tut das gut, das zu machen, so ganz körperlich. Einfach mal zu signalisieren, ja, ich will. Und ich möchte dann ganz besonders für die, die das tun, beten. Und wir machen jetzt also so eine kurze Zeit der Stille und jeder mag mit Jesus so im persönlichen Zwiegespräch sein. Und dann werde ich einladen zu diesem Glaubensschritt. Und wenn es dein Ding ist, wenn Jesus dir diesen Kairos-Moment schenkt, dann lade ich ein, so als Zeichen des Vertrauens deine Hand zu heben. Okay? Also haben wir eine kurze Zeit der Stille und wir begegnen Jesus. Ja, ich lade ein, wer von euch möchte es einfach heute deutlich machen? Jesus ist mir begegnet, er hat mir so einen Kairos-Moment geschenkt und er hat mir gezeigt, wo ich ihm vertrauen darf und ich möchte das tun. Und wenn du das dokumentieren möchtest und zeigen möchtest vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, lade ich dich herzlich ein, einfach kurz so ein Handzeichen zu geben. Ja, danke. Mutig. Eine ganze Reihe Leute, ich möchte gerne für euch besonders beten. Jesus, danke, dass du zu uns kommst und dich hindern keine menschlichen Vorstellungen, keine Überzeugungen, die wir so haben, bremsen dich. Du kommst einfach zu uns. Danke, dass diese Frau aus Johannes 4 das damals so erlebt hat. Und danke, dass das jetzt einige sind in unserer Mitte, zu denen du gekommen bist, denen du solch einen Kairos-Moment schenkst. Und danke, Jesus, dass dich diese göttliche Menschenliebe treibt und leitet. Und danke, dass du selbst nie aus der Enge deiner persönlichen Erfahrungen gelebt hast, sondern immer aus der Weite des Vaters im Himmel. Und diese Frau aus Johannes 4 hat es erlebt. Und ich bete jetzt besonders für die in unserer Mitte, die du besonders angesprochen hast, dass du sie aus der Enge ihrer eigenen Erfahrung herausführst in die Weite deines Vaters im Himmel und dass sie den Glaubensschritt, den sie gehen möchten, dass sie ihn mutig gehen. Zieh du sie an dein Herz und ermutige sie, dran zu bleiben und dir zu vertrauen. Und dann überraschst du sie mit Neuem, mit Gutem. Überraschst du sie mit deinem Evangelium. Und ich bete es auch für die Geschwister hier in der Gemeinde. Überraschst du sie mit deinem Evangelium. Führe du sie heraus, da wo sie vielleicht in der Enge ihrer eigenen Erfahrungen sind, in die Weite des Vaters im Himmel, dass du mehr hast über das hinaus, was wir bitten oder verstehen können. Dass du überfließendes Lebenswasser schenkst. Nicht nur für die Geschwister hier, sondern auch für die, die du noch dazu tun möchtest. Danke, dass du es tust, weil du das Lebenswasser gibst. Und danke, dass wir aus der Quelle des Lebens leben dürfen. Wir ehren dich, Jesus. Amen.